Modelltest 5. Hörverstehen Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt zuerst die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Spektakuläre und gefährliche Sportarten, sogenannte Extremsportarten, werden immer beliebter. Wir haben einige Leute danach gefragt, wie sie darüber denken. Hören Sie nun einige Stellungnahmen. Nummer 41. Nee, da kann ich nicht über meinen Schatten springen. Diese Sportarten finde ich furchtbar. Sie machen mir einfach viel zu viel Angst. Wenn ich zum Beispiel beim Bungee-Jumping zusehe, wird mir schlecht. Ich will mein Leben nicht aufs Spiel setzen. Mir sind weniger gefährliche Sportarten, wie zum Beispiel Handball oder so, viel lieber. Nummer 42. Ich glaube, dass die extremen Sportarten das Aufregendste sind, was es gibt. Manchmal gehe ich Fallschirmspringen und ich garantiere euch, das ist super, einfach fantastisch. Während du fällst, siehst du dein ganzes Leben noch einmal vor dir. In wenigen Minuten erlebst du nochmal alles, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Wirklich verrückt. Nummer 43. Diese Sportarten, also Extremsport interessiert mich gar nicht. Ich habe zwar keine Angst, aber ich sehe auch nicht ein, warum ich mich in so eine Gefahr begeben soll. Selbst wenn ich die Gelegenheit dazu hätte, würde ich es nicht ausprobieren. Ich glaube, sowas würde mir einfach keinen Spaß machen. Nummer 44. Also, ich verstehe die Leute, die von diesen Sportarten so begeistert sind, überhaupt nicht. Ich halte sie für Fanatiker, die nicht wissen, wie gefährlich das ist. Wahrscheinlich lieben sie das Leben nicht und haben keine Ziele wie andere Menschen. Sie riskieren ihr Leben. Das halte ich einfach für blöd. Nummer 45. Extremsport. Ich habe bisher noch nie welchen gemacht. Aber ich möchte so eine extreme Sportart wirklich mal ausprobieren. Na klar, ich habe schon große Angst. Aber manche Dinge muss man eben einmal erlebt haben. Die Gefahr, dass einem etwas Schlimmes passiert, naja, überall kann einem doch was passieren. Modelltest 5. Hörverstehen Teil 2. Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text 2-mal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Eine deutsche Zeitung hat sie die Steffi Graf des Squash genannt. Sabine Schöne hat in ihrem Sport schon viel erreicht. 10-mal deutsche Jugendmeisterin, 8-mal deutsche Damenmeisterin und heute Nummer 7 auf der Weltrangliste. Ich freue mich, dich heute hier im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Sabine. Guten Tag. Sabine, erzähl uns doch erst einmal etwas über dich. Ja, also ich bin 1974 geboren und zwar am 27. Januar. Ich habe noch einen Bruder, der ist ein Jahr älter als ich. Mit dem verstehe ich mich wirklich prima. Aha. Sag mal, Sabine, wie hast du denn eigentlich mit dem Squash angefangen? Ja, das war so. Meine ganze Familie war Squash-verrückt. Vater, Mutter und mein Bruder. Und ich durfte immer nur zusehen. Da bin ich ihnen dann so lange auf die Nerven gegangen, bis ich mit 6 Jahren auch mitspielen durfte. Und wann kam der erste Erfolg? Mit 9 war ich zum ersten Mal deutsche Jugendmeisterin. Das fand ich natürlich toll. Als ich 10 war, habe ich dann angefangen, ernsthaft zu trainieren. Wann hast du gedacht, dass Squash mehr als nur ein Hobby für dich ist? So mit 14, als ich zum ersten Mal deutsche Damenmeisterin wurde. Da habe ich gegen viel Ältere gewonnen. Da war ich natürlich ganz schön stolz drauf. Und das bin ich auch heute noch, wenn ich gegen ältere Sportlerinnen spiele, die in der Weltrangliste ganz oben stehen. Du musstest natürlich viel trainieren. Sind dadurch deine Leistungen in der Schule schlechter geworden? Nein, ich war eigentlich immer ganz gut in der Schule. Meine Lehrerin und der Direktor hatten viel Verständnis für mich, denn ich war ja oft weg auf Turnieren. Ich war damals schon im Jugendnationalteam und im Damennationalteam. Aber ich habe immer versucht, in der Schule gute Zensuren zu halten. Was war dein Lieblingsfach? Englisch. Ich kann besser Englisch als Deutsch. Durch das viele Reisen spreche ich natürlich viel Englisch. 2-mal im Jahr auf Europameisterschaften und 2-mal im Jahr auf Weltmeisterschaften und dann noch die kleineren Turniere. Und was machst du jetzt beruflich? Seit meinem Realschulabschluss arbeite ich in der Firma meiner Eltern. Sie haben eine Squashanlage. Vom Squashspielen allein kann ich leider nicht leben. In Deutschland gibt es zu viele andere Sportarten und Sportler, die Erfolg haben. Du willst jetzt ein Jahr lang in der Herrenbundesliga spielen. Warum? In anderen Ländern ist das normal. Die Top-Spielerinnen der Weltrangliste machen das auch. Ich will dadurch noch besser werden, weil die Männer härter spielen. Du bist also ziemlich viel unterwegs. Bleibt dir denn da noch Zeit für ein Hobby? Naja, nicht gerade viel. Aber wenn ich vom Training kaputt bin, dann höre ich gerne Musik. Mir gefällt eigentlich alles, außer Techno. Für dich als Sportlerin ist es sicher wichtig, auf dein Gewicht zu achten. Hältst du Diät? Na, ein bisschen muss ich schon aufpassen. Ich esse wahnsinnig gern Indisch und Italienisch. Zum Glück macht das nicht so dick. Aber wenn ich sehe, dass ich zugenommen habe, dann mache ich mal ein paar Tage Diät und trinke nur Obstsäfte, bis die 2-3 Kilo wieder weg sind. Sabine, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für das Interview. Tschüss.

Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Sie hören die Nachrichten auf Ihrem telefonischen Anrufbeantworter ab. Wer holt Sie ab? Grüß dich, Arno. Hier ist Gunther. Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich dich nun doch nicht am Hauptbahnhof abholen kann. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Alois übernimmt das und wird dich pünktlich erwarten. Sicher kannst du dich noch an ihn erinnern. Ihr habt euch neulich bei mir zu Hause kennengelernt. Also dann, adieu, bis bald. Ich freue mich schon auf dich. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Sie rufen in der Praxis von Dr. Ralf Baum an. Wann hat Dr. Baum Sprechstunde? Hier ist die Praxis von Dr. Ralf Baum, Mozartstraße 33. Die Praxis ist zurzeit nicht besetzt. Sie können Herrn Dr. Baum täglich, außer mittwochs, in seiner Sprechstunde erreichen. Vormittags von 9 bis 12 Uhr, nachmittags von 17 bis 19 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen rufen Sie bitte beim Notdienst unter der Rufnummer 110 an. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Sie wollen beim Versandhaus Brigitte den neuen Modekatalog bestellen und rufen deshalb an. Was kostet der Modekatalog? Endlich ist er da, unser neuer Modekatalog für Herbst und Winter. Geben Sie sofort Ihre Bestellung auf und Brigitte kommt kostenlos ins Haus. Hinterlassen Sie nach dem Tonzeichen Ihren Namen und Ihre Kundennummer oder bestellen Sie per Fax unter der Nummer 0783 62 13 49. Wenn Sie den Katalog zum ersten Mal bestellen, dann hinterlassen Sie bitte außer Ihrem Namen auch Ihre genaue Anschrift sowie Ihre Telefonnummer. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Im Radio hören Sie den Veranstaltungskalender für das Wochenende. Was können Besucher bei der Tierausstellung tun? Tierliebhaber, aufgepasst! Am 15. und 16. Mai dreht sich von 10 bis 18 Uhr in der Rudi-Sedlmeier-Halle alles um Hunde und Katzen. Auf dem Programm steht auch eine internationale Katzenschau. Bei der Wahl der schönsten Katzenbabys dürfen die Besucher entscheiden, welche ihnen am besten gefallen. Für diejenigen, die sich mehr für Hunde interessieren, finden Vorführungen von Polizeihunden statt. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 6. Modelltest 7. Hörverstehen Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht. Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt zuerst die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Heute steht das Thema Kinder, ja oder nein, auf dem Programm. Wir befragten jüngere Paare, welchen Platz Kinder in ihrem Leben einnehmen. Hören Sie dazu einige Aussagen. Nummer 41. Naja, man muss zwar auf manches verzichten, wenn man Kinder hat, denn wir sind ja keine Großverdiener. Aber die vielen Erlebnisse mit den eigenen Kindern kann man, glaube ich, durch nichts ersetzen. Meine Frau und ich haben durch die Kinder gelernt, viel bewusster zu leben. Darauf möchten wir nicht verzichten. Nummer 42. Also, mein Mann und ich haben uns vor Jahren entschieden, der Beruf steht nach unserer Beziehung an zweiter Stelle. Das ist in unseren Augen eine Entscheidung gegen Kinder. Wer heutzutage Kinder haben will, muss viele Opfer bringen und kann keine Karriere machen. Na, und dazu sind wir eben nicht bereit. Nummer 43. Ja, also, wir leben mit unseren 3 Kindern und meinen Eltern in einem Haus. Wir stehen zu unserer Großfamilie. Es ist wirklich toll, wenn Oma, Opa, die Eltern und Kinder immer zusammen sind. Ein Leben ohne Kinder? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da würde einfach etwas fehlen. Nummer 44. Wir sind beide berufstätig. Die nächsten Jahre müssen wir noch voll verdienen, um die Eigentumswohnung und das Auto abzubezahlen. Und 2-mal im Jahr brauchen wir Urlaub, sonst hält man den ganzen Stress im Haushalt und Beruf einfach nicht aus. Also, wenn wir jetzt schon ein Baby bekämen, wir wüssten gar nicht, wie das zu schaffen wäre. Nummer 45. Wir Frauen bekommen zwar die Kinder, aber das heißt noch lange nicht, dass man sich als Frau nur mit Haushalt und Kindererziehung zufrieden geben muss. Ich möchte schon Kinder haben, aber ich will auch etwas tun, was meinen Begabungen und Interessen entspricht. So wie mein Mann das tut, oder nicht?

Deshalb ist die Schule genau der richtige Ort, damit man das unseren Kindern zeigt. Und das kann doch bereits in der Grundschule beginnen, finde ich. Da können die Kleinen anfangen zu lernen, wie man Texte am Computer schreibt und wie man zeichnet. Oder sie können schon einfache Programme schreiben. Nummer 42. Also ich bin Lehrer an einer Grundschule. Zu der Frage, ob Computer hier schon benutzt werden sollten, kann ich nur sagen, nein. Die meisten von uns Lehrern können nicht mit dem Computer umgehen. Wir müssten also erst ausgebildet werden. Sonst können wir dieses neue Medium doch noch gar nicht im Unterricht einsetzen. Ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, was man damit überhaupt im Unterricht und noch dazu bei so kleinen Kindern machen kann. Nummer 43. Computer und Internet sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Das ist ganz klar. Unsere Kinder haben das große Glück, spielerisch damit vertraut zu werden. Also, wir haben nur gute Erfahrungen mit unseren Kindern und dem Computer gemacht. Der Computer wird aber natürlich nicht nur für Spiele benutzt, sondern es werden wichtige Briefe, Schularbeiten und so weiter darauf geschrieben. Nummer 44. Computer in der Schule, das fände ich toll. Es gibt doch so viele neue CD-ROM, die man im Unterricht für verschiedene Fächer einsetzen kann. In der Schule von meiner Cousine haben sie sogar einen großen Computerraum. Da schreiben sie im Englischunterricht über Internet Briefe an Schüler in England. In Kunst machen sie Zeichnungen und so. Und in Geschichte suchen sie im Internet nach Informationen zu den Themen, die gerade durchgenommen werden. Nummer 45. Unsere 5-jährige Tochter darf noch nicht im Internet surfen. Aber sie spielt, meistens mit ihrem Vater, schon diverse Spiele. Wir haben dadurch gemerkt, dass es ihr jetzt schon viel leichter fällt, mit dem PC umzugehen als mir. Ich denke, Kinder lernen sowieso alles leichter als Erwachsene. Und da viele Eltern keinen PC zu Hause haben, sollten die Kinder so früh wie möglich in der Schule den Umgang mit dem Computer lernen, also ab der Einschulung. Modelltest 8. Hörverstehen Teil 2. Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören diesen Text zweimal. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht. Wenn ja, markieren Sie beim ersten Hören oder danach R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben Nummer 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit.

Das Wetter dort? Warm, Temperaturen um 23 Grad bei leichter Bewölkung. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Flug. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 8.